Geh nach Hause, hörst du? Nach Hause, ich komm gleich nach. Er beugte sich vor, immer noch den Alligator beobachtend, der ihn seinerseits nicht aus den Augen ließ. Als Laurie noch kleiner war, hatte er sie oft wie einen Football getragen, jetzt schubste er sie wie einen solchen zwischen den Beinen hindurch nach hinten in den Palmentunnel. Er hatte keine Zeit nachzusehen, ob sie sich trollte, der Alligator griff ihn an. Das Tier bewegte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit und schleuderte Dons Körper beim Abstoßen mit den Hinterbeinen ein ganzes Stück weit hinter sich. Das aufgerissene Maul entblößte Zähne wie verdreckte Zaunpfahlspitzen. Auf der ledrigen, rosa-schwarzen Zunge konnte Lloyd Fetzen von Dons Hemd sehen. Er holte mit dem Gehstock seitlich aus und schlug zu. Der Stock krachte gegen die Kopfseite unterhalb eines dieser seltsam ausdruckslosen Augen und brach über dem Spalt in der Mitte entzwei. Das abgebrochene Stück wirbelte durch die Luft und fiel in den Kanal. Das Riesenreptil hielt wie vor Erstaunen kurz inne und ging dann weiter auf ihn los. Lloyd konnte das Klacken der Klauen hören, der Unterkiefer des gähnenden Mauls hobelte über die Planken. Lloyd dachte an nichts, irgendein tief in ihm verborgener Teil übernahm die Sache. Er hieb mit dem verbliebenen Stück von Dons Gehstock zu und trieb das gezackte Ende in das weißliche Fleisch seitlich unter der Schaufelschnauze. Er packte den Griff mit beiden Händen, lehnte sich vor und stieß mit aller Kraft und seinem gesamten Gewicht zu. Der Alligator wurde kurzfristig zur Seite gedreht. Bevor das Tier sich fangen konnte, ertönte eine schnelle Folge von Krachlauten, ähnlich den Platzpatronen einer Startschusspistole. Ein Teil des alten Plankenwegs sackte ein und der Oberkörper des Alligators rutschte in den Kanal. Er schlug mit dem Schwanz auf die verdrehten Planken, dass sie bebten und Dons Leiche in die Höhe hüpfte. Das Wasser brodelte. Lloyd rang um Gleichgewicht und konnte gerade noch zurückspringen, bevor das Reptilienmaul auftauchte und nach ihm schnappte. Er hieb wieder zu, diesmal völlig ziellos, aber das gezackte Stockende stach ins Auge des Tiers. Es zuckte zurück, und wenn Lloyd den gebogenen Griff nicht losgelassen hätte, wäre er mit ins Wasser gezerrt worden und auf dem Alligator gelandet. Er drehte sich um und flüchtete mit ausgestreckten Armen in den Palmentunnel, wobei er jeden Augenblick damit rechnete, von hinten gebissen oder von dem Alligator hochgeschleudert zu werden, weil der ihn unter den Planken schwimmend verfolgen würde, bis er sich mit dem Schwanz vom schlammigen Kanal grundhoch katapultierte. Lloyd kam auf der anderen Tunnelseite heraus, mit Dons Blut und dem eigenen aus diversen Kratzern besudelt. Laurie war nicht nach Hause gelaufen, sie saß ein paar Schritte weiter und als sie ihn sah, schoss sie auf ihn zu, spannte das Hinterteil und sprang hoch. Lloyd fing sie auf, wie einen Football nach einem verzweifelten Steilpass und rannte los. Er merkte kaum, wie sie in seinen Armen zappelte und winselte und ihm hektisch übers Gesicht leckte. Wenn er sich später daran erinnerte, bezeichnete er es als Küsse. Als sie den Plankenpfad verlassen hatten und auf dem Muschelkiespfad waren, drehte Lloyd sich um und befürchtete schon, dass der Alligator ihn mit seiner unheimlichen, unglaublichen Geschwindigkeit nachhetzte. Auf halber Strecke zum Haus gaben schließlich seine Beine nach und er musste sich hinsetzen. Schluchzend zitterte er am ganzen Leib. Immer wieder hielt er nach dem Alligator Ausschau. Laurie leckte ihm weiterhin das Gesicht, aber ihr Beben war abgeklungen. Als er sich genug erholt fühlte, trug er sie auch den restlichen Heimweg. Dabei wurde ihm noch zweimal schummrig, so dass er wieder stehen bleiben musste. Als er sich seiner Hintertür näherte, kam Evelyn wieder auf ihre Holzveranda heraus. »Sie wissen schon, wenn Sie einen Hund so herumtragen, dann erwartet er das irgendwann ständig. Haben Sie Don gesehen? Er muss seine Weihnachtsdekoration fertig machen.« »Sah sie das ganze Blut denn nicht?« fragte sich Lloyd, »oder wollte sie es nicht sehen?« »Es hat einen Unfall gegeben.« »Was für einen Unfall denn? Hat wieder jemand die verdammte Brücke gerammt?« »Bitte gehen Sie ins Haus«, sagte er. Er ging in seines, ohne abzuwarten, ob sie seiner Aufforderung folgte. Er brachte Laurie eine Schüssel frisches Wasser, das sie eifrig schlabberte. Unterdessen wählte er die Notrufnummer.